Erst dann wird das Himmelreich wie 10 junge Frauen sein, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 2. 5 von ihnen waren unklug und 5 waren klug. 3. Die unklugen Frauen nahmen ihre Lampen mit, aber sie hatten kein Öl dabei. 4. Die klugen Frauen nahmen Öl in ihren Gefäßen mit, zusätzlich zu ihren Lampen. 5. Weil der Bräutigam lange auf sich warten ließ, wurden alle müde und schliefen ein. 6. Mitten in der Nacht rief jemand, der Bräutigam kommt. Geht ihm entgegen. 7. Daraufhin wachten alle jungen Frauen auf und machten ihre Lampen bereit. 8. Die unklugen Frauen sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, denn unsere Lampen gehen aus. 9. Die klugen Frauen antworteten, es reicht vielleicht nicht für uns beide, geht lieber zu den Verkäufern und kauft euch selbst Öl. 10. Während sie Öl kaufen gingen, kam der Bräutigam, und die Frauen, die bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier hinein, danach wurde die Tür geschlossen. 11. Später kamen auch die anderen jungen Frauen und sagten, hier, hier, mach uns auf. 12. Er antwortete ihnen, ich sage euch wirklich, ich kenne euch nicht. 13. Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. 14. Es ist wie mit einem Mann, der verreisen wollte, er rief seine Diener und gab ihnen sein Vermögen. 15. Er gab einem Diener 5 Talente, einem anderen 2 und dem dritten eines, jedem nach seinen Fähigkeiten, und reiste dann ab. 16. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, ging sofort los, handelte damit und verdiente weitere 5 Talente. 17. Genauso verdiente der Diener, der 2 Talente erhalten hatte, weitere 2. 18. Aber der Diener, der nur ein Talent bekommen hatte, ging weg, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Diener zurück und wollte wissen, was sie mit seinem Geld gemacht hatten. 20. Der Diener, der 5 Talente erhalten hatte, kam und brachte 5 weitere Talente mit, er sagte, Herr, du hast mir 5 Talente gegeben, und ich habe 5 weitere Talente dazu verdient. 21. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Weil du bei wenigem treu warst, werde ich dir viel Verantwortung geben, komm und freue dich mit deinem Herrn. 22. Auch der Diener mit den 2 Talenten kam und sagte, Herr, du hast mir 2 Talente gegeben, und ich habe 2 weitere Talente dazu verdient. 23. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Weil du bei wenigem treu warst, werde ich dir viel Verantwortung geben, komm und freue dich mit deinem Herrn. 24. Dann kam auch der Diener, der das eine Talent bekommen hatte, und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mann bist, der erntet, wo er nicht gesät hat, und sammelt, wo er nichts ausgestreut hat. 25. Deshalb hatte ich Angst, ging weg und versteckte dein Talent in der Erde, hier hast du dein Geld zurück. 26. Sein Herr antwortete ihm, du böser und fauler Diener. Du wusstest also, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgestreut habe. 27. Dann hättest du mein Geld zu den Bankiers bringen müssen, damit ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen hätte. 28. Deshalb nehmt ihm das Talent weg und gibt es dem, der die 10 Talente hat. 29. Denn wer etwas hat, dem wird mehr gegeben werden, so dass er im Überfluss hat, aber wer nichts hat, dem wird auch das Wenige genommen, was er besitzt. 30. Werft den nutzlosen Diener hinaus in die Dunkelheit, dort wird er weinen und mit den Zähnen knirschen. 31. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf seinen herrlichen Thron setzen. 32. Alle Völker werden vor ihm versammelt, und er wird sie voneinander trennen, so wie ein Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. 33. Er wird die Schafe auf seine rechte Seite stellen und die Ziegen auf seine linke Seite. 34. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und erbt das Reich, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. 35. Denn ich hatte Hunger, und ihr habt mir zu essen gegeben, ich hatte Durst, und ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremder, und ihr habt mich aufgenommen. 36. Ich hatte keine Kleidung, und ihr habt mich angezogen, ich war krank, und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen. 37. Dann werden die Gerechten ihm antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? oder durstig und dir zu trinken gegeben. 38. Wann haben wir dich als Fremden gesehen und aufgenommen oder ohne Kleidung und dich angezogen? 39. Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? 40. Der König wird ihnen antworten, ich sage euch wirklich, was immer ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. 41. Dann wird er auch zu denen auf seiner linken Seite sagen, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. 42. Denn ich hatte Hunger, und ihr habt mir nicht zu essen gegeben, ich hatte Durst, und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. 43. Ich war ein Fremder, und ihr habt mich nicht aufgenommen, ich hatte keine Kleidung, und ihr habt mich nicht angezogen, ich war krank und im Gefängnis, und ihr habt mich nicht besucht. 44. Dann werden auch sie antworten, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig, als Fremden, ohne Kleidung, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? 45. Dann wird er ihnen antworten, ich sage euch wirklich, was immer ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch für mich nicht getan. 46. Und diese werden zur ewigen Strafe gehen, aber die Gerechten zum ewigen Leben.